Dienstleistungen anbieten. Übung 6a. Hören Sie und ergänzen Sie den Dialog. Ja, bitte? Hier Dotzer, Zimmer 243. Was kann ich für Sie tun? Ich brauche Hilfe. Bitte bleiben Sie ganz ruhig. Was ist passiert? Mein Kind ist krank. Soll ich einen Arzt rufen? Ja, bitte, schnell. Bleiben Sie im Zimmer. Ich lasse den Arzt sofort rufen. Danke, vielen Dank.